seit dem 1. Mai ist bekannt, der Hemsbacher Mord im Bahnstand, der uns in großes Leid gestürzt und uns das Leben hat verkürzt. Und die Armut freilich war daran schuld, dass man sie länger nicht hat Geduld. Die meisten Herren sind schuld daran, dass wir getan, was wir sonst nicht getan. Und drum sind wir jetzt, wir arme Leute, in diesem Fall, der uns gereut. Wir sind selbst fünf arretiert, nach Heidelberg in den Arrest geführt. Valentin Gräber der Erste war, der macht es den Herren gleich offenbar. Wer diesen Raub und Mord verricht und sagt's uns anderen ins Gesicht. Und bei Kerkerstraf und Kettenpein, wir anderen auch gestanden ein, dass wir gewesen auch dabei, doch dass die Armut schuld dran sei. Oktober war das Verhör beschlossen, viel Tränen haben wir vergossen. Gott, der in aller Herzen sieht, ja diese, der vergisst uns nicht. Und unseren armen Weibern und Kinderlein soll Gott hinfort der Beschützer sein, wo du doch selbst, Herr Jesu Christ, der armen weisen Vater bist. Lasst uns jetzt das Lied beschließen und lasst euch darob nicht verdrießen. Vielleicht seien noch paar Fehler drein, weil wir doch nicht studieren sein.